Schweine aufzulachen. Gewalt muss sein, Katzen fauchen, Wölfe heulen. Gewalt muss sein, Jagdjäger schwingt die Keulen. Gewalt muss sein, Gewalt gegen die Gewalt, gegen das Gesetz und den Staat geballt. Wenn Jäger auf der Lauer liegen, sie jagen nach dem anderen drüben, dann ist es Zeit für die Gewalt. Es ist Zeit für die Gewalt. Viele wachsen deine Horde. Gewalt muss sein, Rache der tausend Morde. Gewalt muss sein, Brünte schwirren immer mehr. Gewalt muss sein, viele Orden sind sein Heer. Gewalt muss sein, Gewalt gegen die Gewalt, gegen das Gesetz und den Staat geballt. Wenn die Jäger auf der Lauer liegen, sie eine nach dem anderen kriegen, dann ist es Zeit für die Gewalt. Es ist Zeit für die Gewalt. Die Gewalt gegen das Gesetz und den Staat geballt. Wenn die Jäger auf der Lauer liegen, sie eine nach dem anderen kriegen, dann ist es Zeit für die Gewalt gegen das Gesetz und den Staat.